Kinderwunsch ist heutzutage Bereitschaft zum Umgang mit der Weltschräglage. Die Lebensträume sind nur Ballast. Zunächst will erkannt sein, dass gar nichts mehr passt. Heutzutage ist alles von Anfang an nicht mehr als nur ein Provisorium mehr. Gibst doch du nicht her, das musst du anerkennen, dann hilfst du deinem Kind und bist für es viel besser, als es die anderen sind. Ein Kinderwunsch ist heutzutage Bereitschaft zum Umgang mit der Weltschräglage. Die Lebensträume sind nur Ballast. Zunächst will erkannt sein, dass gar nichts mehr passt. Wir leben in Laboren, die Wörter sind missbraucht. Kein Volk, keine Kultur, die Wissenschaft in Lüge getaucht. Liebe steckt im Gefängnis einer Ideologie, die stets Realität wird und auch uns verändert sie. Ein Kinderwunsch braucht heutzutage Bereitschaft zum Umgang mit der Weltschräglage. Die Lebensträume sind nur Ballast. Zunächst will erkannt sein, dass gar nichts mehr passt. Kinderwunsch braucht heutzutage Bereitschaft zum Umgang mit der Weltschräglage. Die Lebensträume sind nur Ballast. Zunächst will erkannt sein, dass gar nichts mehr passt. Nichts passt mehr. Wir leben im Provisorium. Zum